Demon Slayer x Minecraft. Drei Demon Slayer haben ein Portal zum Ursprung der Dämonen gefunden und haben es im Hauptquartier gemeldet. Kurz darauf werden zwei Demon Slayer zum Portal geschickt, um den Ursprungsdämon zu besiegen. Ich bin Mitsuri Kanjuri. Mit einem Jahr und 2 Monaten konnte ich 15 Kilo hochheben. Das habe ich geschafft, weil meine Muskelkraft 8-mal höher ist als bei normalen Menschen. Außerdem kann ich so viel essen wie 3 Sumo-Ringer. Ich bin in die Demon Slayer-Truppe eingetreten, um einen geeigneten Mann zur Heirat zu finden. Ich bin Obana Iguro. Meine Familie wurde von einem Dämon gefressen. Ich bin der einzige Überlebende. Ich bin der erste Junge in meiner Familie seit 370 Jahren gewesen. Ich bin in die Demon Slayer-Truppe eingetreten, weil ich anderen Menschen vor meinem Schicksal bewahren möchte. Außerdem kann ich mit meiner Schlange Kaburamura sprechen. Macht euch auf den Weg zum kürzlich entdeckten Portal und besiegt den Ursprungsdämon. Okay, wir nehmen die Mission an. Aber haben wir auch genug Proviant dabei? Kurze Zeit später passieren sie das Portal. Die ganze Welt, die sie umgibt, besteht aus Blöcken. Auf einmal hören sie hinter sich einen leisen Knall. Was war das? Ein Stein aus dem Portal ist zersprungen. Wo sind eigentlich unsere Waffen? Sie müssen verloren gegangen sein, als wir durch das Portal gegangen sind. Was machen wir denn jetzt? Plötzlich fliegt etwas Großes über sie hinweg. Das Ding ist ja riesig. Ja, und er hat einen Stein aus dem Portal in seiner Brust. Hinterher! Was ist das überhaupt für eine Welt? Eine weitere Person namens Steve taucht auf. Das ist eine Minecraft-Welt. Du kannst dir hier alles craften, was du dir vorstellen kannst. Hä, Moment mal, da können wir uns ja Waffen craften. Ja, klar. Was für Waffen braucht ihr? Wir brauchen halt irgendwelche Schwerter, um das Ding da vorne zu eliminieren. Hallo, ich habe zufällig gelauscht und gehört, dass ihr Waffen braucht. Ich bin ein Händler, habe einen krassen Kampfhammer. Der geht von hier bis hier und du kannst dann so Boom machen. Und ein Obsidian-Katana. Ich nehme den Kampfhammer. Für mich das Katana. Wenn ihr die Ender Snake besiegt, überlasse ich sie euch umsonst. Das fliegende Drachenvieh. Machen wir, das war eh unsere Mission. Braucht ihr mich noch? Ja, du könntest uns den Weg zeigen. Der Drache ist ja weitergeflogen. Ich weiß, wo seine Höhle ist. Ich führe euch hin. Mit ihren neuen Waffen machen sie sich auf zur Höhle des Endersnake. Als sie dort angekommen, sitzt der Dämon auf einer Steinhöhle. Übrigens, der Endersnake ist ein Drache mit Schlangenkopf und einem Drachenhinterteil. Okay, dann lass mal loslegen. Gib nicht nach, Mitsuri. Danke für die Motivation, aber mach mal selber dein Ding. Wow, er hat den Schlag echt gut pariert. Vielleicht war ich gerade zu unhöflich. Ich bin losgezogen, um einen geeigneten Mann zum Heiraten zu finden. Und ich glaube, ich habe ihn gefunden. Nach einem anstrengenden Kampf haben sie den Endersnake besiegt und das fehlende Stück aus seiner Brust entfernt. Sie machen sich auf den Rückweg, setzen den fehlenden Stein ein und kehren zurück in ihre eigene Welt. Der Ursprungsdämon ist besiegt. Obanai und Mitsuri sind in ihrer Welt zurück. Weißt du, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Was? Ach, nichts. Naja, ich glaube, ich mich auch. Und dann gehen sie Hand in Hand die Straße entlang.